Auserwählt. 1937 erhielt ich den Musterungsbescheid. Soldat musste jeder werden. Da hatte man ohnehin keine Wahl. Zusammen mit meinem gleichaltrigen Freund Hermann fuhr ich wenige Wochen nach meinem 20. Geburtstag mit der Bahn nach Offenburg zur Musterung. SS-Angehörige hatten auf dem Gelände ebenfalls einen kleinen Tisch aufgebaut und warben ziemlich massiv dafür, den Wehrdienst bei der Verfügungstruppe abzuleisten. Sie lockten mit einer vierjährigen Ausbildung ohne Arbeitsdienst, die als Erfüllung der allgemeinen Wehrpflicht anerkannt wurde, und anschließender Übernahme in den Staatsdienst. Für meinen Freund Hermann war die Sache schnell klar. Normalerweise bedeuteten Wehr- und Reichsarbeitsdienst mitsamt der dazwischenliegenden Pause 3 Jahre. Hier bestand nun die Möglichkeit, 1 Jahr dran zu hängen, dafür aber übergangslos in den öffentlichen Dienst einzutreten und viel früher Beamter zu werden, als es üblicherweise möglich war. Hermann wollte auf diese Weise zur Reichsautobahnpolizei. Die gab es erst seit kurzem, und er sah sich schon auf einem BMW-Motorrad die nagelneuen Fernstraßen auf- und abflitzen. Ich war im ersten Moment nicht so begeistert wie Hermann, denn es war mir sehr wichtig, bloß keine Bürotätigkeit machen zu müssen, und die, befürchtete ich, würde mich im Staatsdienst vor allem erwarten. Ich schob die Bedenken dann aber beiseite. Warum eigentlich nicht Beamter werden? Vielleicht ergab sich etwas bei der Reichsbahn, was mit Reisen zu tun hatte, oder ich würde sogar als Grafiker für den Staat arbeiten können. Jedenfalls füllten wir beide in Offenburg die notwendigen Antragsformulare für die Verfügungstruppe aus und fuhren danach erst einmal wieder nach Hause. Einige Zeit später wurde ich zur Musterung für die Verfügungstruppe geladen. Sie fand in München statt und war eigentlich ganz unspektakulär. Man musste ein bisschen Gymnastik machen, sie wogen und maßen uns. Insbesondere die Größe interessierte. Ich hörte, wie man davon sprach, dass man mindestens 1,78 Meter sein musste. Ich wurde schließlich aus den 139 für die Verfügungstruppe gemusterten jungen Burschen zusammen mit 11 Kameraden speziell für die Leibstandarte ausgewählt. Noch am Abend der Musterung erhielt ich den Einberufungsbefehl für den 1. Oktober 1937. Hermann habe ich nach diesem Tag aus den Augen verloren und leider nie wieder gesehen. Ich kam zur Leibstandarte 5. Kompanie nach Berlin-Lichterfelde in die alte preußische Kadettenanstalt zur militärischen Ausbildung. Ich gehörte mit einem Körpermaß von 1,85 Meter zu den kleineren Soldaten. In der ersten Kompanie waren sie alle um die 2 Meter groß. Wann genau meine Vereidigung auf Hitler stattfand, kann ich gar nicht mehr sagen. Das geschah jedenfalls nicht in Berlin, sondern in München vor der Feldherrenhalle. Der Eid für uns SS-Angehörige lautete: Ich schwöre dir, Adolf Hitler, als Führer und Kanzler des Deutschen Reiches, Treue und Tapferkeit. Ich gelobe dir und den von dir bestimmten Vorgesetzten Gehorsam bis in den Tod, so wahr mir Gott helfe. Das war übrigens das einzige Mal, dass ich Hitler duzte. Meine Militärzeit war eher ein Sportcamp. Laufen und Leibesübungen aller Art füllten die Tage. In meiner Kompanie gab es fast ausnahmslos Sportler und Abiturienten. Mit allen 6 Kameraden auf meiner Stube kam ich gut aus. Wir hatten eine Menge erfolgreicher Leistungssportler in unseren Reihen, Olympiateilnehmer und Sieger von 1936, wie etwa den Kugelstoßer Hans Wölke. Auch weitere Leichtathleten und einige Ruderer hatte man zur Leibstandarte geholt. Ich sah neben all den Spitzensportlern gar nicht mal so schlecht aus. Meine Disziplin war der 400-Meter-Lauf. Ich war der Schnellste in meiner Kompanie, lief ohne Training knapp über 50 Sekunden. Beim 5000-Meter-Lauf wurde ich hinter dem Spezialisten auf dieser Strecke Zweiter. In den Kraftraum ging ich ebenfalls gern. Das war die Welt von Herbert Kleinwächter und Adolf Kleinholdermann. Kleinwächter und Kleinholdermann waren bekannte Boxer. Kleinwächter war Halbschwergewichtler, Kleinholdermann, einer meiner Stubengenossen, Schwergewichtler. Er hatte gegen viele große Boxer der damaligen Zeit gekämpft, kannte auch Max Schmeling gut. Sport, Sport und nochmals Sport. Auf dem Gelände der Kadettenanstalt hatte man die modernste Schwimmhalle Europas gebaut. Kurz nach Abschluss einiger Bauarbeiten kam eines Tages der Spieß mit Schrubber und Eimer in der Hand auf unsere Stube und grinste. »Wer will baden?« »Das Becken müsse nur noch von den Sandresten befreit werden«, fuhr er fort, »dann könne man das Wasser einlassen.« Wir ließen uns nicht lange bitten, schnappten uns das Putzzeug und reinigten die Kacheln. Anschließend wurde das Bassin mit Wasser gefüllt. Der Sprungturm war noch eingerüstet, aber mal von oben in die Tiefe schauen wollten wir unbedingt. Also kletterten wir die Stufen hinauf und mit zunehmender Höhe wurde die übermütige Truppe deutlich leiser. Wir standen gerade alle Mann oben, als wir Stimmen hörten. Der Kommandeur. Sepp Dietrich persönlich betrat die Halle. Im Schlepptau hatte er den Schauspieler Matthias Wiemann und einige Generäle. Dietrich beschrieb mit ausladenden Gesten und allerlei Superlativen die Örtlichkeit. Währenddessen hätte ich mich am liebsten lang und flach wie eine Briefmarke auf das Brett gelegt, damit man mich nicht von unten sah. Aber es war zu spät. »Seid ihr da oben denn schon mal gesprungen?« schallte Dietrichs Stimme herausfordernd zu uns herauf. Es war klar, die Situation war jetzt im wahrsten Sinne des Wortes nur durch den Sprung ins kalte Wasser zu retten. Es war das erste und letzte Mal, dass ich mich mit Todesverachtung und einer klassischen Arschbombe von einem 10-Meter-Turm in die Tiefe stürzte. Eine Arschbombe vor dem Kommandeur, naja. Neben dem Sport blieb kaum Zeit für anderes. Der unbequemste Dienst war der an der Schranke zur Kapelle, die sich für alle Gottesdienstbesucher zugänglich auf dem Anstaltsgelände befand. Jeden Sonntag war Gottesdienst, eine Woche evangelischer, die Woche darauf katholischer. Wenn die Messe begann, musste man die Schranke öffnen und dort so lange warten, bis sie beendet war. Das war unglaublich langweilig. Wie unsere gesamte Familie bin auch ich katholisch und habe daraus nie einen Hehl gemacht. Völlig zu kurz kam die eigentliche soldatische Ausbildung, was sich für viele von uns bitter rächen sollte. In den ersten 2 Jahren waren wir nur 2-mal für je 10 Tage auf Truppenübungsplätzen. Stattdessen galten wir als Paradesoldaten, tummelten uns als Komparsen bei Film- und Theaterproduktionen herum. Für den Uferfilm »Die gelbe Flagge« drehten wir 1937 in der Nähe von Berlin. Hans Albers spielte die Hauptrolle, seine Partnerin war Olga Tschechowa. Auch am Deutschen Theater mimten 3 weitere Kameraden und ich bei einer Aufführung Soldaten Friedrichs des Großen. Bei größeren Truppenparaden oder als Ehrenposten vor der Reichskanzlei wurde ich allerdings nie eingesetzt, das war den Kameraden mit beeindruckenderer Körpergröße vorbehalten. 2-mal immerhin marschierte ich am Führerbalkon in der Wilhelmstraße vorbei. Mir kam das alles sehr entgegen. Ich war begeisterter Sportler, das Soldatenleben interessierte mich sowieso überhaupt nicht. Und dass man unter so vielen für die Leibstandarte ausgewählt worden war, gab einem nun auch nicht unbedingt ein schlechtes Gefühl. Obwohl uns vermittelt wurde, dass wir des Führers Elite seien, wusste ich weiterhin recht wenig über diesen Hitler. Am schwarzen Brett in der Kaserne hing aus, wer von uns NSDAP-Mitglied war. Wenige. Es wurde auch keinerlei Druck ausgeübt, in die Partei einzutreten. Ich hatte gar nicht erst den Gedanken. Weltanschauliche Unterweisung erfolgte eher zwanglos, in Form von Vorträgen, die sich ähnlich geringer Aufmerksamkeit erfreuten, wie der Deutschunterricht, den ich als trockenes Grammatikpauken in Erinnerung habe. Es war jedoch deutlich zu erkennen, dass sich die politische Lage in Europa änderte. Viele waren begeistert von Hitlers Politik der Stärke, sich dem Versailler Diktat entgegenzustellen. Wenn es hieß, Affen umschnallen auf die Wagen, dann fragte man nicht viel. Im März 1938 ging es Richtung Wien. Beim Anschluss Österreichs, einem der sogenannten Blumenkriege, war ich dabei. In Wien wurden wir von der Bevölkerung überschwänglich empfangen. Jubelnde Menschen säumten die Straßen und bewarfen unsere Fahrzeuge mit Blumen. Wir waren entsprechend in ausgelassener Stimmung und als wir in einem Kloster Quartier bezogen, feierten wir dort noch weiter. Wir schafften ein Klavier in den Hof und musizierten und tanzten bis tief in die Nacht hinein. Erst gegen Mitternacht schlugen wir im Speisesaal des Klosters unser Nachtlager auf. Drei oder vier Tage blieben wir in Wien, nicht ohne das weltberühmte Wiener Schnitzel zu testen. Wieder in Berlin ging alles seinen gewohnten Gang. Am 11. Juli besuchte ich mit einigen Kameraden ein Polizeifest im Treptower Park. Ich hatte eigentlich keine große Lust, aber man hatte mich überredet. Als einer meiner Freunde auf ein Mädchen zuging, um sie zum Tanz aufzufordern, blieb ihre Freundin daneben sitzen. Zu ihr ging ich hin. So lernte ich Gerda kennen. Gerda Lachmund, meine spätere Frau. Sie war gerade am 3. Juli 1938 18 Jahre alt geworden und ging überhaupt zum allerersten Mal aus. Mit ihren 1,78 Meter überragte sie die meisten anderen Damen und so manchen Herrn. Ein wenig ernst wirkte sie, wie eine Lehrerin. Sie war ein hübsches Mädchen mit recht kurzem Haar. Verliebt habe ich mich nicht sofort in sie. Auf Gerda muss ich aber gleich Eindruck gemacht haben, denn bevor wir uns auf dem Fest verabschiedeten, lud sie mich für das nächste Wochenende zu sich nach Hause ein. Wir trafen uns danach immer häufiger, allerdings spielte der Zufall dabei eine große Rolle, denn sie war telefonisch nicht erreichbar. Oft saß ich den ganzen Nachmittag über bei ihren Eltern, wenn ich vorbeigekommen, Gerda aber mit einer Freundin ausgegangen war. Ich machte mich dann nützlich. Mein späterer Schwiegervater konnte nach einem Betriebsunfall einen seiner Daumen nicht richtig bewegen. Er war sehr froh, dass ich mich um den Garten kümmerte und hat mich, aber kaum allein deshalb, rasch in sein Herz geschlossen. Und das, obwohl er politisch weit links stand. Er hatte sich zeitlebens für die Rechte der Arbeiterklasse engagiert und war während des Ersten Weltkriegs Mitglied der USPD gewesen. Seine Frau war 1916 in die SPD eingetreten. Das Haus von Gerdas Eltern befand sich in einer klassischen Arbeitersiedlung. Dort wohnten fast ausschließlich Fabrikarbeiter. In der Nähe waren viele Großbetriebe angesiedelt, etwa die Henschel Flugzeugwerke AG oder die Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft AEG. Man könnte meinen, ein SS-Mann war nicht gerade das, was sich diese Familie für ihre Tochter vorstellte. Mein späterer Schwiegervater hat aber verstanden, dass mein Weg nichts als Soldatenschicksal war. Ich war nicht in der Partei, und wie es mich zur Leibstandarte und dann später gar zu Hitler verschlug, war ihm bekannt. Hitler und die Nazis standen nie zwischen uns. Ich war Soldat. Das erklärte alles, auch für meinen zukünftigen Schwiegervater. Manchmal nahm ich Gerdas Vater mit zu Onkel Paul, einem Nennonkel und sehr guten Freund der Familie. Onkel Paul war ebenfalls überzeugter Sozialdemokrat und aktiver Gewerkschafter. 2 Jahre siezten Gerda und ich uns. Als die Kameraden vom Bratkartoffelverhältnis frotzelten, korrigierte ich: Tomatenverhältnis. Gerdas Mutter machte einen hervorragenden Tomatensalat. Es war durchaus ungewöhnlich, aber meine Beziehung zu Gerda wuchs im Grunde im Schatten des immer engeren Verhältnisses, das sich zu ihren Eltern entwickelte. Ich war weise, und Herr und Frau Lachmund waren weniger die Eltern meiner Braut als vielmehr meine Ersatzeltern. Von der Reichskristallnacht, der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938, habe ich nichts mitbekommen. Es kann gut sein, dass wir Ausgangssperre hatten, damit wir keine Fragen stellten. Hitlers Diener Karl Krause, der in dieser Zeit schon bei ihm tätig war, erzählte mir viel später einmal, dass Hitler sich maßlos aufgeregt habe über die Vorgänge in dieser Nacht. »Was habt ihr denn da wieder angestellt?« habe er ausgerufen und sich auch nicht mit dem Hinweis, dass Goebbels die Aktionen billige, beruhigen lassen. Mit Krause sei er dann zu einer brennenden Synagoge in München gefahren, um sich das Ganze aus der Nähe anzusehen. Danach habe er sich nach Hause bringen lassen und sei sofort wortlos auf sein Zimmer gestürmt. Krause blieb verdattert davor zurück. Hitler habe die Tür dann schließlich noch einmal einen Spalt breit geöffnet und in knappen Worten mitgeteilt, wann er am nächsten Tag geweckt zu werden wünsche. Die 2 Jahre vor Kriegsbeginn habe ich als sehr schön in Erinnerung. Der Einmarsch in die Tschechoslowakei im März 1939, wie die Besetzung des Sudetenlands ein halbes Jahr zuvor, hatten für uns nichts mit einer kriegerischen Auseinandersetzung zu tun. Über die Berge gelangten wir in den slowakischen Teil der Tschechoslowakei bis nach Žilina. Von den Einwohnern wurden wir freundlich empfangen. Wir bezogen Quartier bei Zivilisten und eine einheimische Familie gab mir zum Abschied sogar eine schöne Strickjacke mit aufwendiger Stickerei für meine Freundin mit. Gerda hat sie lange und gern getragen. Ich erinnere mich, dass mich die Besichtigung eines Walzwerks in Witkowice sehr beeindruckte. Ich hatte noch nie zuvor gesehen, wie Stahl geformt wird. Im Sommer 1939 kamen wir für etwa 6 Wochen nach Berchtesgaden in die Kasernen des Berghofs. Hitler hatte dort eine Art Sommersitz. Zum Führerschutzkommando am Obersalzberg eingeteilt, hatten wir Streifendienste zu verrichten, wurden militärisch weitergebildet. Noch immer ahnte ich nicht, unter welchen Umständen es mich schon bald in diese imposant-idyllische Bergwelt zurückführen sollte.